Hallo, herzlich willkommen zur gemeinsamen Veranstaltung der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost und dem BDS Berlin. Hören Sie mich alle? Ja. Geht so? Okay. Besser? Ja. Zu Ihnen wird heute sprechen Ruth Fruchtmann von der Jüdischen Stimme. Sie wird sprechen zur Geschichte und Entwicklung des Zionismus und natürlich Renan Raas von Boycott, Supporting the Palestinian BDS Call from Within, kurz Boycott from Within. Renan wird zu Rassismus, Militarismus und Homophobie in Israel und die Boykottbewegung zu Ihnen sprechen. Mein Name ist Anja, ich bin von BDS Berlin und ich werde die Veranstaltung heute moderieren. Die Jüdische Stimme hat zur gegenwärtigen Situation der Flüchtlinge des Rassismus hierzulande eine Erklärung geschrieben mit dem Titel Es brennt, Brüder und Schwestern, es brennt. Die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost wurde 2003 in der Bundesrepublik gegründet und gemeinsam von jüdischen Friedens- und Menschenorganisationen anderer Länder und Kontinente gegen die in Israel vorgeblich im Interesse aller Juden der Welt praktizierte rassistische Politik gegenüber Palästinensern aufzustehen. Seitdem erklären wir als Juden und Jüdinnen öffentlich und demonstrativ nicht in unserem Namen. Und weiter heißt es, die Lehre und Konsequenz, die wir bei der Gründung der Jüdischen Stimme als Juden und Jüdinnen aus dem Holocaust gezogen haben, lautete daher, Kampf den Rassismus, egal wo du auf ihn triffst. Was ist BDS Berlin? BDS versteht sich als Teil der weltweiten BDS-Bewegung, die dem Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft von 2005 folgt und zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel aufruft, bis dieses internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt. Die globale BDS-Bewegung hat immer einen auf Rechten basierenden Ansatz vertreten und auf Basis einer Antirassismus-Plattform gearbeitet, die alle Formen von Rassismus einschließlich Islamophobie und Antisemitismus ablehnt. Sie können dieses auch im Flyer lesen. Wir haben einen Stand an Stand 12. Der Ablauf wird so sein, Ruth wird 25 bis 30 Minuten sprechen. Wer eine englische Übersetzung braucht, Heidi wird übersetzen. Who needs an English translation? So please go in the back and Heidi will translate for you.